Erster, das ist ein Lied für den Ruhetag. Zweiter, es ist gut, Jahwe zu danken. Wir singen Lieder für dich. Dritter, wir sprechen am Morgen über deine Liebe. Wir sprechen nachts. Vierter, wir spielen Musik auf der Harfe. Wir machen schöne Musik. Fünfter, Jahwe, du machst mich froh. Ich freue mich über dich. Sechster, deine Werke sind groß. Deine Gedanken sind sehr tief. Siebter, dumme Menschen verstehen das nicht. Sie wissen es nicht. Achter, böse Menschen wachsen wie Gras. Aber sie werden verschwinden. Neunter, aber du, Jahwe, bist für immer der Herr. Zehnter, deine Feinde werden sterben. Alle bösen Menschen gehen weg. Elfter, du machst mich stark. Du gibst mir neue Kraft. Zwölfter, ich sehe meine Feinde fallen. Ich höre ihr Ende. Dreizehnter, gute Menschen wachsen wie Palmen. Sie sind wie starke Bäume. Vierzehnter, sie wohnen im Haus von Gott. Dort wachsen sie. Fünfzehnter, sie sind auch im Alter stark. Sie bleiben gesund. Sechzehnter, sie sagen, Jahwe ist gut. Er macht alles richtig.